Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Heute geht es um ein schönes, aber manchmal unterschätztes Instrument, die Tuba. Tief würdig deutsch, nannte Wilfried Besterhorn seine am 24.03.1992 erstmals im Deutschlandsender Kultur gesendetes Feature. Es geht um die Geschichte der Tuba, ihren Charakter und ihren Ausdruck, sowie um die Rolle der Tubisten in den klassischen Orchestern. Dabei entstand die Tuba, wie Sie gleich hören werden, gewissermaßen auch auf Wunsch der Generalität, die während der Militärparaden zu Anfang des 19. Jahrhunderts etwas mehr Lärm wünschten. Viel Vergnügen. Dies, meine Damen und Herren, wird eine Sendung über die Tuba und die Tubisten. Ein Plädoyer für eine Randgruppe im Orchester, belächelt von manchen, von vielen verachtet, von den meisten Kollegen ignoriert. Ein Instrument und die, die es spielen, im Kampf gegen Missgunst und Vorurteile, um Gerechtigkeit und Emanzipation. Die Methoden in diesem Kampf sind vielfältig, sie umfassen die Ironie und die Selbstironie, Fantasie, Tiefgründigkeit, Nonsens und die grenzenlose Güte, die dieser Musikergruppe eigen ist, mittels derer sie den Gegner zu beschämen sucht. Ein Höhepunkt in diesem Kampf, der den Anlass für diese Sendung gibt, war eine Initiative aller Tubisten der Berliner Berufsorchester, die sich zu einem Konzert im Theater des Westens zusammengefunden hatten, bei dem unter anderem diese Aufnahme hier entstand. Wer die Zukunft gewinnen will, meine Damen und Herren, der muss seine Vergangenheit kennen. Dies gilt besonders in einer Zeit, da man allerorten Geschichtsverlust beklagt. Tubisten sind geschichtsbewusste Menschen. Sie können das auch sein, besser als andere Musiker, denn die Geschichte der Tuba beginnt an einem ganz konkreten Zeitpunkt, nämlich im Jahre 1835. Dazu Dietrich Unkrott, Solotubist der Komischen Oper Berlin. Ich möchte mal so sagen, dass die Bestrebungen für ein Bassinstrument, für ein blechblasendes Bassinstrument schon eine ganze Weile davor existierten. An sich ist die Tuba so, wie sie heute existiert, seit 1835. Ja, man könnte eigentlich sagen, dass die Tuba ein Berliner Kindl ist. Nicht nur wegen des Konsums des selbig klingenden Bieres, sondern sie ist tatsächlich von dem Musikinstrumentenmacher Moritz gebaut worden, und zwar auf Anregung der Berliner Musikkapellmeister, beide, das waren Brüder Liebrecht, die also Militärmusik gemacht haben in erster Linie und immer für ihre Blasorchester ganz bestimmte Bassinstrumente brauchten. Als Faraday seine elektromagnetischen Felder untersuchte, als der Revolver erfunden wurde, Peltier den thermoelektrischen Effekt entdeckte und die letzten Schwellen der ersten deutschen Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth verlegt wurden, da mussten sich preußische Patentbeamte in Berlin mit der umfangreichen Erfindungsbeschreibung befassen. Überschrift: die chromatische Basstuba, unterzeichnet in Berlin am 9. August 1835 von Friedrich Wilhelm Wiebrecht, königlich preußischer Kammermusikus und akademischer Künstler. Das Patent wurde erteilt am 12. September 1835 unter der Registriernummer 9121. Dazu Georg Schwark, Solotubist des Rundfunksinfonieorchesters Berlin. Die Tuba ist sozusagen das Produkt von militärtechnischen Überlegungen. Bei Paraden waren die Bassinstrumente so leise, da mussten immer so Kontrabässe auf dem Wagen durch die Gegend gefahren werden. Und irgendwann sagten die Generäle, es ist zu leise, und da haben sie dann, also wurden dann praktisch daraufhin eigentlich die Tuba entwickelt, für diesen Zweck. In ihrer Geschichte ist sie dann auch ins Sinfonieorchester eingezogen, und Wagner und Strauss haben dann also geradezu revolutionäre Tuba-Stimmen geschrieben. Also auch sogar Richard Strauss, von dem man nicht denkt, war ein Revolutionär, denn er hat die Tuba praktisch bis zu ihrem leistungsmäßigen Exzess getrieben. Der Krieg, der Vater aller Dinge, er ist auch der Vater der Tuba. Ja, also genau so ist es. Man will es nicht glauben, weil du bist, sind eigentlich normal ganz friedliche Menschen, aber die Quelle ist eben genau diese. In der Tat, bereits vor der Erteilung des Patents hatte das 2. Königliche Garde-Infanterieregiment die erste Tuba erprobt. Die zweite ging am 20. März an das 2. Ulanenregiment nach Gleiwitz, die dritte und vierte an preußische Regimenter in Lüben und Stettin. Mit den darauf folgenden Auslieferungen von Tuben aus dem Hause Moritz nach dem Wiebrechtschen Patent gewann die Tuba bereits internationales Format. Die gingen nämlich nach Schweden, Russland und nach Paris. Und an jedem verdiente Friedrich Wilhelm Wiebrecht zunächst 17, später 10 Taler. Woraus resultiert denn das Bedürfnis, dieses Instrument zu schaffen? Also die Ophikleide, wir sagten schon, hatte gewisse Mängel. Es gab ja die Posaune, die war ja in der Lage, in der Tiefe diese Fähigkeiten zu bringen. Ja, die Überlegung ist richtig. Es gibt allerdings einen sehr gravierenden Unterschied, ein tonlicher Unterschied. Die Posaune und die Trompete, beide sind zylindrisch. Das heißt also, die Bauform ist zylindrisch. Außer dem Schallstück, das geht dann konisch. Während die Tuba und das Horn konische Instrumente sind, das heißt also, die fangen, um mal jetzt eine Zahl zu nennen, bei 19 an, also 19 mm Durchmesser beim Mundrohr, und geht dann bis zum letzten Ventil, also sprechen wir mal von 6 Ventilen, bei 22 mm raus. Und dieser konische Teil formt den Ton. Im Gegensatz zur Posaune klingt eben die Tuba wesentlich weicher, also hat mehr diese Hornrichtung vom Klang her. Und das war natürlich auch ein Grund. nach so einem Instrument, nach so einem Bassinstrument zu suchen. Es war also nicht nur die Tiefe, meine Damen und Herren, die den Instrumentenbau hier beflügelte. Die Zeit bekam mehr und mehr Tempo, geriet im doppelten Sinne unter Dampf. Aufbruchsstimmung in Wissenschaft und Technik, Industrialisierung, Lokomotiven, Dampfmaschinen, Zahnräder gewannen mehr und mehr Bedeutung. Romantische Gemüter beklagten, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen mechanischen Charakter annehmen. Da kam die Tuba, selbst Produkt der Mechanik, vorausgegangen war die entscheidende Entdeckung der Blümelschen Ventile. Sie kam dem Harmoniebedürfnis der Menschen entgegen, sie sorgte für Freundlichkeit und Sanftmut, für einen Halt, für ein Fundament in einer Zeit, die aus den Fugen zu geraten schien. Die deutsche Romantik brauchte für ihre Haupttugend der Tiefe des Gedankens ein klangliches Äquivalent. Überhaupt, immer wenn nach einem übergreifenden Attribut des Deutschen in der Musik gesucht wird, so taucht stets der etwas mystisch verbrämte Begriff tief auf, auch Adel des Gefühls oder Würde im Klang. Und vielleicht ist dies der Grund, dass die Heimat der Tuba Deutschland ist. Herbert Heide schreibt, sie, die Tuba, kam dem Zeitbedürfnis nach großvolumigen Klängen entgegen und entsprach ziemlich gut dem Klangempfinden im preußischen Norden. Monolog für Tuba von Günter Kochan, gespielt von Georg Schwark. Wenn schon die Tuba ein deutsches, preußisches Instrument ist, so gehört dazu natürlich auch ihre Einordnung in eine Systematik. Dietrich Unkrott, Familienstammbaum. Es gibt, ausgehend jetzt nochmal von der Militärmusik, also die sich auch Harmoniemusik nennt. In vielen Ländern, wie zum Beispiel in Holland oder so, gibt es also direkt die Harmoniebesetzung. Kommt die Tuba eigentlich aus der Familie der Bügelhörner. Also das ist nicht wirklich nicht zu verwechseln mit den Hörnern, wie wir sie also kennen. Im Englischen heißt es Frenchhorn und wir sagen einfach Waldhorn dazu. Diese Entwicklung ist eigenständig. Das Horn ist ja nun viel älter, auch in der Literatur. Als Mozart für das Horn schrieb, gab es noch keine Ventile. Die Hörner haben dann also mit Bügeln, die sie ausgewechselt haben, Naturtonstimmung erzeugt. Während diese Bügelhörner vom Flügelhorn anfangen, über das Althorn gehen, Bariton, Tenorhorn. Und wenn man so will, ist die Tuba eigentlich auch ein gestrecktes Horn, so wie ein Flügelhorn, bloß durch diese Länge war das nicht möglich. Man kann also nicht so ein 4 Meter langes Instrument geradeaus tragen. Das geht nicht. Deshalb wurde also die Form so gewählt, dass man das Mundrohr nach oben legte und quasi die Tuba eben im Sitzen spielen konnte. Ja. Wie hoch kommt der Tubist? Also ganz knapp geantwortet wäre es, es gibt... Ja, kann man sagen. Aber so von der Anforderung her ist schon mal das zweigestrichene F verlangt. Ja, es gibt ein Konzert von Ole Schmidt, einem schwedischen Komponisten, der also eine Bindung von C nach F, also vom eingestrichenen C zum zweigestrichenen F, vorschreibt. Und es gibt sogar Leute, die das spielen. Ja. Natürlich gehört da auch eine bestimmte Technik dazu, das kann man jetzt vielleicht nicht ganz so sehr erklären, aber das wäre der Umfang nach oben. Und wenn man jetzt in die Tiefe geht, naja, der Flügel zum Beispiel hat das Subkontra A, glaube ich, als letzten Ton. Also das erreicht die Tuba natürlich auch mühelos. Also die gehen Subkontra G, F, naja gut, bei Subkontra F könnte man schon die Schwingungen zählen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Aber da gab es also einen Dirigenten, der hat gesagt, spielen Sie doch mal Fis. Und dann klang das so. Spielen Sie noch mal Fis. Ach, sagte, spielen Sie, was Sie wollen. Ja. Also in dieser Tiefe da noch was an Intonation zu hören, weiß ich nicht, ob das gelingt. Aber es ist die Möglichkeit zu spielen. Ja. Es ist ein ungeheurer Tonumfang. Also es sind gut und gern, das ist normal, 4 Oktaven, wenn Sie so wollen. Also ja, nun gab es ja vor geraumer Zeit ein Konzert, wo die Vereinigten Berliner Tubisten gespielt haben, wo also auch in der Höhe einiges verlangt wurde. Und ja, wo eigentlich ja unter Beweis gestellt wurde, Herr Unkraut, dass alle anderen Instrumente ja fast überflüssig sind. Ja, das ist toll, wenn Sie das so sagen. Ich finde das auch so, ja. Thank you. Welche Ausdruckscharaktere hat denn die Tuba? Oder welche Ausdruckstugenden im Orchester? Und haben diese Ausdruckstugenden mit dem Charakter der Tubisten zu tun? Also das würde ich wahrscheinlich, ich würde mich nicht auf nur komisch festlegen lassen, wie vielleicht bestimmte Kollegen auf der anderen Seite des Orchestergrams behaupten, dass die Tuba immer etwas komisch klingt, aber also ich finde schon, dass sie... Es gibt diesen furchtbaren Begriff, das Pappnaseninstrument. Das ist eine Sauerei, also das lasse ich mir nicht bieten. Natürlich, okay, also die Leute freuen sich immer, weil es so schön groß ist und blank und leuchtet so, und die Kinder freuen sich, weil sie sagen, was denn für eine schöne große Trompete? Aber wie gesagt, die hat schon ein bisschen mehr Ausdrucksmöglichkeiten, also besonders, ich finde ja, dass es ein sehr elegisches Instrument ist und überhaupt der Mensch... Der Philosoph im Orchester vielleicht? Das behauptet, glaube ich, jeder Orchestermusiker von sich, dass sein Instrument der Philosoph des Orchesters ist. Aber wie, du bist natürlich mit mehr Recht, da haben sie schon recht. Soweit die Ausdrucksmöglichkeiten der Tuba reichen, ob tief, ob hoch, ob würdig, samten, derb oder massig, alle Sinneinheiten beginnen oder enden mit einem T, Einschwingvorgänge und Tonschlüsse. Das charakteristische T kennzeichnet auch das innige Verhältnis zwischen Spieler und Instrument an der entscheidenden Nahtstelle zwischen Mensch und Messingröhre, im Kessel des Mundstücks nämlich, dort, wo sich das Geheimnis der Erzeugung und Formung des Tons vollzieht. Seid wied die Tubat im Graset, sitzamt, bescheidend und reint. Und nicht wied die Eitlet trompetet, die immert bewundert wild seint. Eine Spruchweisheit aus dem Programm Tuba Vaduo von Georg Schwark, Michael Vogt und Hans-Eckart Wenzel, die die Rolle der Tuba als moralische Instanz andeutet, die aber auch die komplizierte Stellung der Tuba und die daraus resultierende psychologische Schwierigkeit für den Tubisten im gruppendynamischen Gefüge des Orchesters andeutet, nämlich Außenseiter, Randgruppe zu sein, oftmals sogar ganz auf sich allein gestellt. Deshalb lieben Tubisten die Geselligkeit, verbünden sich gern mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die dieses Schicksal teilen. Thomas Russell schreibt: Spieler der schweren Blechblasinstrumente sind selten abstinent, sie können eine erhebliche Zeit zum Üben aufwenden, aber der tiefe Seufzer der Erleichterung, wenn sie das hinter sich haben, ist gewöhnlich die Vorbereitung dafür, den Schaum von einem Schoppen Bier zu blasen. Thank you. Das Berliner Tuba-Quartett mit Reactionary Tango von Carla Bley. Dies ist die Runde maximaler Harmonie, der ansonsten Diskriminierte und Ignorierte hier in der Ausnahmesituation im Kreise Gleichgesinnter. Wir wollen uns in Folgendem mit der Rolle des Tubisten im Orchester befassen. Zunächst aber eine Frage, die allem Weiteren vorausgeht, die aber den Tubisten mehr als anderen Instrumentalisten gestellt wird. Herr Schwag, ist Tuba-Spielen schwer? Das haben Sie doch gerade gehört. Also schwer ist es nicht, aber drauf kommen muss man. Also das ist ein alter Tubistenwitz. Wie sind Sie denn drauf gekommen? Also ich bin drauf gestoßen worden. Also als Jungpionier damals zu DDR-Zeiten wollte ich irgendwas machen, was mit Musik zu tun hat. Schlagzeug natürlich, jedes Kind will Trommel spielen. Dann war da kein Platz, dann haben sie mir eine Trompete in die Hand gedrückt. Und als ich 16 war, wollte ich unbedingt Musiker werden und die Tuba-Stelle im Blasorchester war frei und habe ich im Tuba geblasen. Und da haben sie mich dann auch auf der Hochschule auch genommen, merkwürdigerweise. Ich wollte es gar nicht glauben, nach 16 Unterrichtsstunden. Die Wege, die schließlich zur Tuba hinführen, können sehr verschlungen sein. Es gibt nicht nur Flügelhornisten aus kirchlichen Bläserchören oder Trompeter aus Blasorchestern, die am Ende in der Tiefe landen. Eine Karriere, von der die Tubisten zu Recht sagen, dass das ein Aufstieg ist. Nein, es gibt sogar seltene Fälle, dass etwa ein Cellist seine Liebe zur Tuba entdeckt. Die Frage, wie jemand gerade auf die Tuba kommt, ob psychische oder physische Veranlagungen denjenigen oder diejenige, es gibt auch Tubistinnen, schließlich gerade dieses Instrument ergreifen lassen, wird sehr widersprüchlich behandelt. In dem Film Die Orchesterprobe von Fellini wird der Tubist als Wunschtrompeter, der allerdings scheitert, beschrieben, der aber schließlich eine im doppelten Sinne des Wortes tiefe Beziehung zu seinem Instrument entwickelt. Er hatte gemerkt, dass sie, die Tuba, ihn brauchte. Sie hatte mich auserwählt, resümiert der Tubist, so habe ich mich gezwungen, lieb zu ihr zu sein, wie zu einem armen, unglücklichen Geschöpf. Sie wird auch eine Seele haben, vielleicht eine schönere als die anderen alle. Ja, und diese Seele bringt jetzt Georg Schwarg zum Klingen in Eugene Bozzas Concertino für Tuba und Orchester. Nun, das Konzert für Tuba ist im Orchesterleben die Ausnahme. Und immer noch eine Ausnahme, die Solostelle, das plötzliche Hervortreten aus der Anonymität ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Situationen, die für den Tubisten Stress bedeuten. Ja, also es gibt ja auch bestimmte exponierte Tuba-Stellen. Ich denke zum Beispiel nur an die Bilder einer Ausstellung. Da ist der Büdlo, der Ochsenkarren, das ist ein Tuba-Solo. Das ist allerdings wirklich so ein umstrittenes Objekt, möchte ich mal sagen, da der normale Tubist, so wie Sie ihn jetzt meinetwegen geschildert haben, so in seiner Bescheidenheit, innerhalb kürzester Zeit plötzlich so nach vorn katapultiert wird, dass er mitunter diesen psychischen Druck nicht aushält. Und jetzt kommt noch die Unterstützung des Orchesters dazu, die also noch nie was von hinten groß solistisch gehört haben. Plötzlich spielt da jemand Solo und dann dreht sich natürlich das ganze Orchester nach demjenigen um. Also das ist erstmal der Schock. Wie wird man denn damit fertig, Herr Unkrott, dass ein Tubist eigentlich, ja, sagen wir mal, die Hälfte seines Bläserlebens Tatzeit hat? Ach, na ja. Ist das übertrieben? Nein, das ist nicht übertrieben. Ich bin ehrlich, ja. Es ist nicht übertrieben. Also, sprechen wir, wenn wir von der Orchesterpraxis sprechen, da ist es so. Wie wird er damit fertig? Natürlich geht der Geist spazieren. Und in einem Opernbetrieb, wo also sehr viel Repertoire läuft, also wenn ich mal eine Zahl nennen darf, der Troubadour läuft vielleicht 200 Mal in großen Opernhäusern, dann ist man auch nicht mehr angewiesen, die Takte auszuzählen. Dann hört man die Stichnoten, die sogar manchmal in der Stimme eingezeichnet sind. Ja, und dann spielt er seine Stellen und ansonsten gehen die Gedanken spazieren, beziehungsweise wenn es gute Vorstellungen sind. Zuhören macht auch Spaß, selbst im Orchester dann, ja, was da passiert. Und Sie haben ja selber auch kammermusikalische Ambitionen. Also Sie machen natürlich sehr viele andere Sachen noch neben der Orchesterarbeit. So ist das. Da hatte ich eine sehr gute Zeit. Da habe ich also 5 Jahre im Berlin Ensemble gearbeitet, im Zweitvertrag. Das war für mich sehr, sehr interessant. Aber auch später dann, als die solistische Literatur immer stärker wurde, dieser Einfluss, den gibt es seit, naja, gut 40 Jahren, also 1960 möchte ich mal sagen, also nicht ganz 40, aber gut, vielleicht international gesehen. Als die erste Kunde da zu mir drang, war natürlich der Wunsch auch, solistisch aufzutreten. Man muss ja da irgendwo eine Hierarchie zum Stürzen erstmal bringen. Denn die Tuba wird ja leider oft verglichen mit einem Hum-Tata-Instrument, wobei also die Tuba nur das Hum spielt und das Horn dann das Tata. Das ändert sich natürlich bei solistischem Spiel und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Es gibt auch eine Reihe von guten Kompositionen schon. Das stimuliert im Gegensatz zu früher beim Studium natürlich auch den Studenten. Wenn ich an meine Studienzeit denke und das jetzt vergleiche zum Beispiel mit den Studenten, die ich hier an der Hochschule unterrichte, dann stehen die schon vor ganz anderen Aufgaben. Ja. Dennoch, ein halbes Leben TaZ, endloses Warten auf den Ton, tagelanges Ausgesperrtsein, weil eben beispielsweise im Mozartjahr in den Opernhäusern, in den Rundfunksendern und so weiter viel Mozart gemacht wird und der leider die Tuba nicht kannte, mithin das berühmteste Tuba Mirum für die Posaune geschrieben hat. Also man kann natürlich dann neurotisch werden oder man hilft sich weiter, indem man nicht nur im Sinfonieorchester Tuba spielt, sondern wie ich zum Beispiel möglichst viele Standbeine sich sucht. Ich spiele in Jazzbands mit, mache so kleine Theaterstücke, wo die Tuba selbstironisch sozusagen wir selber uns auf den Arm nehmen. Wenn man jetzt im Orchester so lange auf seinen Ton wartet, was macht da das Gehirn in der Zeit? Es neigt zur Selbstübersteigerung. Den Ton, der dann kommt, den hält man für besonders wichtig. Da gibt es einen schönen Satz von Hans Eisler: Höre ich keinen Bass, scheiße ich auf der Melodie. Das finde ich völlig richtig. Also die Streicher, so gut die spielen, ohne mich geht das eben einfach nicht. Wenn auch die Sterne blinken und weinet jedermann, kein Mensch kann tiefer sinken, als es die Tuba kann. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt für Sie ein Stück von... G.I. oder so ähnlich. Thank you. Ja, es gibt eigentlich praktisch nichts, was nicht möglich ist auf der Tuba. Das ist richtig. Auch an Schnelligkeit, da gibt es auch keine Grenzen. Ich habe 1976 die Aufgabe gehabt, in Montreux in der Schweiz auf dem ersten Blechbläserkongress über die Perspektiven der Tuba zu reden. Und ich habe das auch erwähnt, dass ich das bedauere, dass diese Meister eben damals nicht an das Konzertrepertoire rangingen. Habe aber unsere Hoffnung, meine Hoffnung, und das war auch das Thema, also die Tuba als Stimulanz für den Komponisten. Es gibt da schon inzwischen hervorragende Stücke, ja. Bernd Alois Zimmermann, auch Siegfried Matthäus zum Beispiel, der also jedes Mal, wenn irgendein neues Stück kommt, ein kleines Tuba-Solo ist immer dabei. Das ist sein Stempel, ja. Es rührt allerdings auch von einer persönlichen Bekanntschaft mit ihm her, aber trotz alledem, ja, es müssen ja auch andere Kollegen spielen. Und in dieser Zeit sind natürlich da die Segel voll gesetzt der Tubisten. Wir warten natürlich, wir stehen am Start sozusagen, wir warten. Und auch im Kona, den ich als Kollegen, als Stimmzimmerkollegen kenne und der damals eben auch gesagt, ich schreibe mal was für dich, ja. Der hat also auch mit seinem Konzert für Tuba einen wunderbaren Maßstab gesetzt. Die Tuba nicht nur als Bartnaseninstrument zeigen, sondern eben auch als virtuoses und experimentierfreudiges Instrument. Thank you. Joachim Gruner, Konzert für Tuba und Orchester, das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz Szene. Eine dramatische Szene, in der der Wind der Tuba kräftig ins Schallrohr bläst. Doch der moderne Tubist geht wacker den Weg der Emanzipation, den Weg nach oben im doppelten bzw. widersprüchlichen Sinne des Wortes. Die Emanzipation muss verteidigt werden. Ja. Und den Punkt, den wir jetzt erreicht haben, das ist schon viel, aber wir sind noch nicht oben. Ja. Das war übrigens mein volles Thema jetzt in Montreux damals, 76. Da habe ich also überschrieben, die emanzipierte Tuba, Bindestrich, Stimulanz für den Komponisten, Fragezeichen. Ja. Das versuche ich auch mit meinen Studenten, die so zu motivieren, dass die zeitgenössische Musik unsere Zukunft ist. Durch die Tradition eben. Wir haben 160 Jahre Tuba. Das ist für die Musikgeschichte überhaupt keine Zeit. Uns fehlt ein Mozart und Prokofjew, Schostakowitsch waren auch noch nicht so bereit. Eine große Aufwertung hat die Tuba im letzten Jahr gehabt. Und zwar dieser berühmte Genfer Instrumentalwettbewerb hat erstmalig, ich glaube, das ist der 47. Wettbewerb seit Bestehen dieser Geschichte, die Tuba als Wettbewerbsinstrument gehabt in Genf. Ich hatte das Glück und die Ehre, in der Jury mitzusitzen. Ich habe also aus der ersten Reihe mich vom Leistungsstand der jungen Leute überzeugen können. Und ich kann Ihnen sagen, ich würde es jedem wünschen, sich das mal anzuhören, was da geleistet und geboten wird. Ja. Und wir haben also auch in diesem Jahr in Markneukirchen, das ist dann der vierte Tuba-Wettbewerb, der so im Turnus von 4 Jahren immer stattfindet. Wir haben also im Mai in Markneukirchen auch einen Tuba-Wettbewerb. Ja, und 1995 hätten wir so einen Anlass in Berlin, den Geburtstag, den 160-jährigen Geburtstag der Tuba zu feiern. Vermutet, das wird auf gebührende Weise geschehen. Ich bin dran. Ich bin an der Arbeit und ich klappere jetzt überall und klappern gehört zum Handwerk. Es gibt in der ganzen Welt jetzt Tuba-Symposien. Mhm. Es gibt Meisterkurse. Also unter dem Motto, Tubisten aller Länder vereinigt euch. Ja, sehr schön. Ja. Wenn es so wäre, wären wir auch schon wieder einen Schritt weiter. Aber es gibt schon große Gruppen. Also ich selbst bin Vizepräsident der TUBA, der Tubists Universal Brotherhood Association. Ja. Mhm. Wir waren vor 2 Jahren in Japan zu einer Welt-Tuba-Konferenz. Mhm. Die haben auch alle zusammen gespielt? Ja, na sicher. Haben Sie schon mal 500 Tuben gehört? Das klingt fantastisch, ja. Es klingt überhaupt nicht laut, es klingt nur schön. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt unserer Sendung angelangt sind. Die Tuba als haltgewährender, harmoniestiftender Faktor, der im Orchester wie in der zerrissenen Welt künftig große Aufgaben zu lösen hat, dessen Emanzipationskampf wir deshalb an dieser Stelle am Schluss unserer Sendung nur unterstützen können, weil er symbolisch als Klang die Emanzipationskämpfe dieser Zeit verkörpert. Wo dieser unaufhaltsame Weg nach oben hinführt, ob und wo er endet, wissen wir nicht, meine Damen und Herren. Dennoch hier abschließend eine Vision, wie sie in dem schon erwähnten Programm Tuba Vaduo angedeutet wird, in der der Ruhm der Tuba und ihr Klang bis hin zu fernen Sternen schallen wird, die Tuba und ihre kosmischen Perspektiven. Denn eins ist sicher, wenn unsere Engel dereinst auf den fernen Sternen ihre Volkstänze aufführen werden, werden sie aus dem Mannschaftsraum ihrer Mannschaftsraumschiffe immer auch die Tuba hervorholen. Die Tuba, das Symbol der verschlungenen Adern, das Symbol der Öffnung, das Symbol der tiefen Verwurzelung. Und es werden Zeiten kommen, da die besten Symphonieorchester der Welt stimmen werden. Nach dem Kammerton der Tuba. Darauf wollen sich dann die Gäste erheben und all jenen danken, die in jahrhundertelangem Alleingang als soziale Randgruppe der Musikgesellschaft ständig darum kämpften. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten 5,48 Meter schwingende Luftsäule, ein musikalisches Feature über die Tuba, das der Deutschlandsender Kultur erstmals am 24. März 1992 ausstrahlte. Autor war Wilfried Bestehorn. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle wieder einmal um Kriminalgeschichten aus den 70er Jahren. Es geschah in Berlin, hieß die Reihe von Werner Brink. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.